anders Ende dieser Welt und hoffte, dass es mir doch besser gefällt. Ruiniert betrat ich die letzte Bar und von hinten strich mir wer durchs Haar. Ich liebe dich, sagte sie, und ich meinte nur, das ist nett, doch ich glaub es nicht. Ich liebe dich, ich will nur dich, rief sie und zog mich fest an sich. Danke für die Freude in deinem